Kind. Und um einst mit ihr ein großes Glück zu gründen, fährt er Tag und Nacht hinaus bei Sturm und Wind. Wolken wehen und vergehen, auch die Liebe kommt und geht. Nur der Himmel kann verstehen, was ein Herz oft nicht versteht. Eines Abends, als sie ihren Schatz noch warnte, fuhr er doch hinaus aufs wild bewegte Meer. Und in dieser Nacht ist er auf See geblieben, und seit dieser Stunde ist ihr Herz ganz leer. Wolken wehen und vergehen, auch die Liebe kommt und geht, nur der Himmel.